Kundgabe 3143. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.6.1944. Gottes Eingriff. Ende des Ringens. Je mehr sich die Welt im Irrtum verstrickt, desto mehr entfernt sie sich von Gott und desto liebloser ist das Handeln und Denken der Menschen, die der Welt zugewandt sind. Und die vermehrte Lieblosigkeit treibt auch die Menschen zu Handlungen an, die alles bisher Geschehene übertreffen. Und so ziehen die Menschen selbst den Eingriff Gottes heran. Die Menschen erkennen nicht mehr das Unrecht dessen, was sie tun. Das Weltgeschehen wird in eine Bahn gelenkt, dass sich irdisch kein Ausweg mehr finden lässt. Das Denken der Menschen ist falsch und von der Wahrheit gänzlich entfernt. Das Gute wird verfolgt, das Böse geachtet und so die göttliche Ordnung umgestoßen, was einen völligen Verfall zur Folge haben muss. Und so rückt der Tag immer näher, der dem Chaos ein Ende macht. Denn der Zustand ist so verderbenbringend für die Menschheit, dass ihm von Gott ein Ende gesetzt ist. Und dieses Ende steht nahe bevor. Das Ende des Wütens der Menschen gegeneinander. Das Ende des Völkerringens, das die Zustimmung Gottes niemals finden konnte, weil es ein Kampf um die Macht ist, dem keine edlen Motive zugrunde liegen. Hass und Lieblosigkeit der Menschen haben ihn heraufbeschworen, doch diese haben nichts gelernt in diesem Kampf. Sie sind liebloser denn je geworden und ihr Hass hat sich vertieft und bringt Schandtaten zu Wege, die nicht mehr schlimmer ausgeführt werden können. Und Gott wird diesem Treiben ein Ende machen in einer Weise, dass er daran erkannt werden soll. Er wird eine furchtbare Not über die Menschen kommen lassen, die deren Wille nicht mehr abwenden kann. Er wird sie aufschrecken und ihre eigene Ohnmacht fühlen lassen, weil sich die Naturelemente entfesseln werden, denen die Menschen machtlos preisgegeben sind. Und dieser Tag lässt nicht mehr lange auf sich warten. Er kommt so plötzlich und unerwartet, dass er jähes Entsetzen auslösen wird. Es werden nur Stunden sein und doch von so einschneidender Bedeutung, dass alles gewandelt ist nachher und den Menschen das Unglück erst mit der Zeit zum Bewusstsein kommen wird, wenn sie den göttlichen Eingriff in seinem ganzen Umfang erfasst haben. Denn Gott will sich den Menschen offenbaren durch sein Eingreifen. Er will ihnen zeigen, dass er selbst das Ende herbeiführt, weil die Menschen kein Ende finden, weil sie eher sich gegenseitig zerfleischen, als dass sie nachgeben und die unsagbare Not beenden möchten. Und daher wird das Ende anders sein, als die Menschen es sich vorstellen. Gott wird seine Macht beweisen und den irdischen Machthabern die Waffen aus der Hand winden. Er wird entscheiden und der Ausgang des Kampfes der Völker gegeneinander wird die Menschen enttäuschen, die durch Gewalt erreichen wollten, was ihnen nicht zustand und die deshalb ihre Machtlosigkeit erkennen sollen. Denn Gott bestimmt letzten Endes das Weltgeschehen, selbst wenn der menschliche Wille dieses zu lenken glaubt. Und Gottes Weisheit erkennt auch das für die Menschen wirksamste Mittel. Und er bringt es zur Anwendung, um dem Chaos zu steuern, das Folge der Lieblosigkeit ist und das darum zum Untergang führen muss, so Gott selbst es nicht beendet. Und es wird die Zeit des Kampfes abgelöst werden von einer neuen Kampfzeit, die aber nicht um weltliche Macht, sondern um die geistige Macht entbrennen wird. Denn das Ende steht nahe bevor. Und zuvor muss dieser geistige Kampf noch ausgefochten werden. Der Kampf, der dem Glauben gilt an Jesus Christus, dem göttlichen Erlöser und seiner Lehre. Amen.